ORAD.de, one every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Ich glaube, ich habe über diese App, über die folgende schon mal gesprochen, ist aber egal. Ich spreche einfach nochmal darüber, weil sie ist jetzt wieder akut. Ich habe ja mein iPhone 6, wie ich gesagt habe, verkauft. Vielleicht kommt ein neues iPhone, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall bin ich momentan mit einem Android-Gerät unterwegs. Was mache ich gerne mit einem Smartphone, wenn ich keine Lust habe, mein Fitness-Armband zu tragen, um meine Schritte zu tracken? Ganz genau, ich tracke meine Schritte mit dem Smartphone. Da habe ich unter anderem, unter iOS habe ich gerne die Step-App genutzt, glaube ich, so hieß sie. Unter Android musste ich jetzt nochmal gucken und habe einfach mal Pedometer eingegeben und bin auf die App Schrittzähler gestoßen. Und es gibt ganz viele Apps mit dem Namen Schrittzähler. Ich verlinke die App natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge 908 zu finden auf oad.de. Kommen wir zu den technischen Daten. Oder noch eins vorweg. Die App macht nämlich genau das, was sie soll. Ich suchte einfach eine simple, ganz einfache App, ohne viel drumherum und Gedingse und so weiter. Simpel. Erforderliche Android-Version 4.4 oder höher. Aktuelle Versionsnummer ist 1.5.1. Und ansonsten hat die App bei 2631 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,1 Sternen und ich lese einen Teil jedenfalls der Beschreibung vor. Schrittzähler, Englisch Pedometer, ist eine einfache Schrittzähler-App, welche den Hardware-Schrittsensor neuerer Handys nutzt und dadurch keinen zusätzlichen Stromverbrauch verursacht. Die App ist mit dem Gedanken entwickelt worden, ständig im Hintergrund zu laufen und deine Schritte zu zählen, ohne dabei einen Einfluss auf die Leistung oder die Akkulaufzeit deines Gerätes zu haben. Die App profitiert von den eingebauten Schrittsensoren, welche sowieso bereits die ganze Zeit über aktiv sind. Dadurch ist Schrittzähler aber auch nur auf Geräten verfügbar, die einen solchen Hardware-Schrittzähler eingebaut haben, zum Beispiel das Nexus 5. Anhand der Beschreibung sieht man übrigens, dass die App schon mal eine neue Beschreibung verdienen könnte, weil fast alle Geräte mit Snapdragon-Prozessoren haben das ja, also hier irgendwie jetzt hier mein Xiaomi Mi 5S oder das Moto Z oder sonst was. Anders als viele andere Schrittzähler-Apps benötigt die App keinen Zugriff auf das GPS oder andere Ortungsdienste. Der zurückgelegte Weg wird also garantiert nicht aufgezeichnet. Ihr könnt euch auch mit eurem Google Play Konto einloggen und damit hier Errungenschaften freischalten. Und dann gibt es auch noch eine Rangliste und das Errungenschaften oder Achievements finde ich immer ganz nett. Das macht mir persönlich immer irgendwie Spaß, wenn ihr dann sagt, oh, Medaille, ich habe so und so viele Schritte gelaufen oder wie auch immer. Ding funktioniert einfach. Ich habe das noch nicht mal unbedingt die ganze Zeit im Hintergrund auf. Ich öffne die halt einmal abends irgendwie und dann landen die Schritte da drin. Und sie ist einfach. Sie ist nicht besonders hübsch, das muss ich schon sagen. Aber das will ich halt auch gar nicht. In diesem Fall will ich es tatsächlich nicht. Sie ist minimalistisch und verbraucht keinen wirklichen Akku und macht genau das, was sie soll. Und das macht sie toll. Und Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.